einen Seemann nicht erschüttern. Keinans, Rosmarie, wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Keinans, Rosmarie, und wenn die ganze Erde bebt und die Welt sich aus den Armen hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern.